Sektion 1 aus Vom Gips und vom Stucco von Karl Schmid. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Vom Gips und vom Stucco von Karl Schmid. Bestandteile des Gipses, Vorkommen und Arten desselben. Das, was man in den Gewerben Gips nennt, ist die Verbindung des schwefelsauren Kalkes mit Wasser. Sie enthält 79,07 schwefelsauren Kalk auf 20,93 Wasser. Der Gips ist ein dem Urgebirge ganz fremdes Mineral, wird dagegen in allen späteren Bildungen, bei denen das Wasser Anteil hat, und zwar von den jüngeren Gliedern des Übergangsgebirges an bis herauf zu den Süßwasserablagerungen der tertiären Formationen in Busen und Becken gefunden. Im Übergangsgebirge wird der Gips nur in so beschränktem Maße angetroffen, dass derselbe als technischer Fundort gänzlich wegfällt. Dagegen sind die Glieder der sekundären Formation und vorzugsweise der Lias, der bunte Mergel, der Keuper und der Muschelkalk ergiebige Lagerstätten. Noch umfassender sind die Gipsmassen des tertiären Gebirges. Sie unterscheiden sich von dem vorhergehenden, abgesehen von dem Alter, besonders durch das Auftreten von organischen Resten, Tierknochen, Muschelschalen etc. und einem Gehalt an kohlensaurem Kalk, also allgemein durch eine geringere Reinheit. Das Becken von Paris ist das schönste Beispiel dieser Gattung. Der Gips löst sich beiläufig in 400 Teilen Wasser, eine Löslichkeit, welche durch Temperaturerhöhung nicht vermehrt wird. Es ist wahrscheinlich, dass der Gips späterer Bildungen sich nach und nach aus Wasser niedergeschlagen hat, während in anderen Fällen derselbe aus dem Zusammentreffen von schwefelsauren Dämpfen, zum Beispiel aus verwitterten Schwefelkiesen, mit kohlensaurem Kalk entstanden sein mag. Der Gips bildet nicht leicht zusammenhängende Lager von großer Erstreckung und Ausdehnung, wie viele Tone und Kalke, sondern findet sich bemerkenswerterweise als unregelmäßige, stockförmige Lager oder liegende Stöcke, nicht selten das Nebengestein durchbrechend und in dasselbe eindringend. Bei aller Verschiedenheit des mineralischen Charakters, in welchem der Gips vorkommt, macht sich doch stets dessen überwiegende Neigung zur Kristallisität geltend. Reine Gipskristalle finden sich häufig und in bedeutender Entwicklung oft als blättrige, schwalbenschwanzförmige Zwillingskristalle, Gipsspat. Oft haben solche Kristalle eine so bedeutende Ausdehnung, dass sich Blätter von mehreren Quadratfußen davon ablösen lassen, welche das bekannte Marienglas oder Fraueneis sind und wie Fensterscheiben gebraucht werden können. Als geologische Masse unterscheidet man körnigen Gips, eine kompakte Masse aus Kristallkörnern. Der bekannte zu Bildhauerarbeit dienende Alabaster ist eine weiße, durchscheinende Art davon, die sich bei ihrer großen Weichheit leicht mit dem Messer schneiden und abdrehen lässt. Der körnige Gips geht auf der einen Seite in den dichten Gips über, worin das kristallinische Korn von dem unbewaffneten Auge nicht mehr wahrgenommen wird, und auf der anderen Seite, aber nur untergeordnet, in den faserigen Gips, der Spaltausfüllungen bildet. Der unreine, kohlensaure Kalk und Ton enthaltende Gips, wie der Pariser, ist meist körnig, ins Dichte übergehend. Reiner, schwefelsaurer Kalk ohne Wasser, sogenannter Anhydrit, kommt häufig in der Natur und zwar fast immer mit dem Gips vor. So zum Beispiel findet sich Anhydrit bei Oldendorf als Kern in einer Masse von wasserhaltigem Gips ringsum eingeschlossen. Er ist übrigens von keiner technischen Bedeutung. Die Anwendung des Gipses ist teils die zur Bildhauerarbeiten als Alabaster, teils beruht sie auf seinem bloßen chemischen Bestande, so in verschiedenen Fabriken als Zersetzungsmittel und als Dünger in der Landwirtschaft. teils endlich auf seiner Brauchbarkeit zu Abgüssen und mörtelartigen Massen. Für den ersten Fall ist zu bemerken, dass Alabasterarbeiten bei der schon merklichen Löslichkeit des Gipses unbedingt vor Feuchtigkeit zu schützen sind. Von den beiden anderen Anwendungen wird später noch die Rede sein. Was jedoch die letzte betrifft, nämlich zum Formen der Gipsfiguren, so ist zum richtigen Verständnis der Technik des Gipses unumgänglich notwendig, sich mit seinem Verhalten gegen das Wasser vertraut zu machen. Die chemischen Eigenschaften des Gipses sind folgende. Im luftleeren Raume, über Schwefelsäure auf 100 Grad Celsius erwärmt, verliert der Gips die Hälfte seines Wassers, das Kristallwasser nämlich. Bei weiterer Temperaturerhöhung fängt auch das salinische Wasser an wegzugehen und entweicht vollständig noch unter 150 Grad Celsius. Etwas anders verhalten sich die Dinge in freier Luft. Der Gips verliert nämlich an der Luft bei 100 Grad Celsius fast nichts von seinem Wasser, allein das Entweichen desselben beginnt schon bei einer geringen Erwärmung über 100 Grad Celsius, ist aber nicht vollendet, ehe man 133 Grad Celsius erreicht hat. Gips, aus dem man das Wasser bei dieser Temperatur entfernt, zieht, wenn er aufs Neue mit Wasser zusammengebracht wird, dasselbe mit großer Kraft wieder an, indem er in die ursprüngliche Verbindung wieder zurückkehrt. Diese Bindung von Wasser findet schon nach wenigen Minuten statt, und zwar, wenn man das passende Verhältnis nicht überschritten hat, unter bemerklicher Wärmeentwicklung. Wenn der Gips vor oder nach dem Entwässern gepulvert war, so erstarrt das Pulver, mit Wasser zusammengerührt, rasch zu einer porösen, erdigen Masse, welche die Form des Gefäßes annimmt, worin sie sich befindet. Auf diesem Umstande beruht nun aber die Anwendung des Gipses zum Bildgießen und zum Mörtel. Es ist aber ausdrücklich zu bemerken, dass der Gips auf eine Temperatur erhitzt, die zwischen 133 Grad, wo er alles Wasser verloren hat, und seinem Schmelzpunkte liegt, seine Fähigkeit, Wasser anzuziehen und zu erhärten, auf immer verliert. Der gemeine Gipsstein ist meistens rau, weißlich-grau, etwas durchsichtig und ziemlich weich. Wenn man ihn zerbricht oder zerschlägt, so schimmert er auf dem Bruche. Zerstößt man ihn, so gibt er ein Mehl. Man findet ihn insgemein in Gebirgen, und zwar erstens dort, wo die Grenze zwischen der Gegend ist, welche Kalkstein hat, und zwischen derjenigen, welche lauter Sandsteine hat. Zweitens, wo der Boden der Felder ein roter, in der Hitze sehr hart werdender Lehm ist. Und drittens, gemeiniglich nicht weit davon häufiges Eisenerz, nämlich Bohnenerz und Braunstein, auch Blutstein gefunden wird. Der Gipsstein lässt sich gar leicht aus seinem äußerlichen Ansehen und aus seinem Mehl erkennen. Wenn man, dem äußerlichen Ansehen nach, einen weiß-graulichen, rauen Stein für einen Gipsstein hält, so schlage man ihn in Stücke und untersuche, ob diese Stücke dort, wo sie von dem anderen weggebrochen sind, nicht schimmern, besonders wenn man sie gegen das Licht hält und hin und her bewegt. Hiernächst gebe man auch Acht, ob dasjenige, was bei dem Zerschlagen abfällt, nicht mehlig ist. In dieser Absicht zerschlage man auch die Stücke und sehe, ob sie ein Mehl geben. Gewöhnlich ist dieses Mehl glänzend. Wenn man es in ein Glas tut, Wasser darauf gießt und es umrührt, so sinkt es wegen seiner Schwere sehr bald wieder zu Boden. Es löst sich im Wasser nicht auf, lässt sich auch nicht, wie der von zerstoßenen, weißen Sandstein entstandene Sand, zur Bestreuung der aufgewaschenen Zimmerböden gebrauchen. Der beste Art Gipsstein ist derjenige, wovon ein Kubikfuß 80 bis 90 Pfund wiegt. Man findet die gipsartigen Steine, besonders den gemeinen Gipsstein, an verschiedenen Orten in und außer Deutschland, zum Beispiel bei Jena, Nordhausen und Erfurt, bei Quedlinburg, um Hildesheim, in Ober- und Niedersachsen, in Krain, in Schlesien und Böhmen, in Livland und Kurland. Der böhmische Gips ist besonders in Italien beliebt, wo er Pasta di Praga genannt wird. Es sind zwar die Gipssteinbrüche nicht so häufig als die Kalksteinbrüche, indes ist anzunehmen, dass deren an vielen Orten noch ausfindig zu machen sein werden. Man setzt die Gipssteine oft roh in Mauern und Wände, obgleich sie doch weit besser zu benutzen wären. Die Kalksteinbrüche haben oft Gipssteinbrüche zur Seite. An einigen Arten hat man sie zutage ausgehend gefunden. Ende von Sektion 1. Sektion 2 aus Vom Gips und vom Stucco von Karl Schmied. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vom Brennen des Gipses. Die Entwässerung oder das Brennen des Gipses und das Anmachen mit Wasser sind also zwei Hauptsachen, welche zuerst erörtert werden müssen. Die ganz feinen und reinen Sorten Gips zum Gießen und Stuckaturarbeiten pflegt man zum großen Teile ungebrannt als feines Pulver in den Handel zu bringen. Gute Künstler ziehen es vor, als den sichersten Weg, das Brennen, worauf sehr viel ankommt, selbst zu besorgen, umso mehr, als die Sache wegen der niederen, dazu erforderlichen Temperatur ungemein erleichtert ist. Es genügt nämlich, das Gipspulver in einem reinen Metallkessel über einem sehr mäßigen Feuer zu erhitzen. Nach einiger Zeit sieht man eine Bewegung eintreten. Die Masse im Kessel, von dem allenthalben sich entwickelnden Wasserdampfe gleichsam in der Schwebe gehalten, stellt sich ins Niveau wie eine Flüssigkeit. Es bilden sich bald zahlreiche Krater, durch die der Wasserdampf entweicht, die aufs Neue aufbrechen, wenn sie durch das Umrühren verschüttet werden und so fort. Aus diesen Bewegungen und der Art, wie sich eine darüber gehaltene kalte Glas- oder Metallplatte beschlägt, kann man den Verlauf des Entwässerns sehr scharf beurteilen und ist dadurch in den Stand gesetzt, den richtigen Augenblick zu erfassen, wo der Gips die wahre Reife hat. Im Allgemeinen ist das rasche Erhärten des Gipses zu Kunstgüssen eine hervorragende Bedingung. Künstler haben nun die Erfahrung gemacht, dass völlig entwässerter Gips nicht so rasch gesteht als Gips, den man nur so lange gebrannt hat, als das Aufwallen dauert. In diesem Falle enthält der Gips noch ungefähr ein Viertel von seinem Wasser. Die Ursache, welche dieser Erfahrung zugrunde liegt, ist bis jetzt noch nicht ausgemittelt worden und umso weniger erklärbar als halb entwässerter Gips mit Wasser durchaus nicht erhärtet. Die Bildhauer und Stuckaturarbeiter finden den in Kesseln gebrannten Gips zu ihren Geschäften vorzüglich geeignet. Sie schlagen den Gipsstein mit Hämmern zu Pulver und setzen die gepulverte Masse in eisernen oder kupfernen Kesseln auf das Feuer. Anfänglich verspürt man an dem Gipspulver keine Veränderung, sobald es aber glühend heiß zu werden anfängt, wallet es in dem Kessel wie siedendes Wasser auf und steigt in die Höhe. Es sinkt aber wieder und gleicht alsdann, wie vorher, einer zerriebenen Erde. Dieses ist das Zeichen, dass der Gips seine Gare hat. Man nimmt hierauf den Kessel vom Feuer und zwingt das erkaltete Gipspulver zuerst durch grobe, dann durch feine Siebe. Statt eines Kessels oder einer Pfanne kann überhaupt eine Metallplatte benutzt werden. Man muss nur gehörig umrühren, damit die Wärme recht gleichmäßig wirke, wenn man anders jener sicheren Leitung des Brennens gewiss sein will. Dies ist nicht mehr in dem Grade der Fall bei dem Brennen des Gipses im Backofen, wie es ebenfalls sehr gebräuchlich ist. Zu dem Ende ist es besser, den Gips nicht vorher zu pulvern, sondern die auserlesenen, reinen Steine in Nuss- oder Eigroße Stücke zu zerschlagen, die man auf die Sohle eines geheizten Backofens bringt. Bekanntlich haben diese Öfen von gewöhnlicher Einrichtung keine besondere Feuerung, sondern nur einen Arbeitsraum, auf dessen Sohle man eine gewisse Menge Reisig oder gespaltenes Tannen- oder Fichtenholz verbrennt. Das Backen geht alsdann lediglich mittels der Wärme vor sich, die in der erhitzten Backsteinmasse der Wände und der Sohle aufgespeichert ist. Zum Gipsbrennen gehört ungefähr dieselbe Temperatur wie zum Brotbacken. Das heißt, eine Temperatur, bei der man eben noch die Hand einige Sekunden lang hineinhalten kann, ohne Schaden durch Brand zu erleiden. So wie die Ofensohle vom Feuer gereinigt und die Beschickung eingetragen ist, verschließt man das Mundloch. Nach einiger Zeit werden einzelne Stücke als Probe gezogen. Wenn diese auf dem weißen, erdigen Bruch nur noch wenige glänzende, kristallinische, also nicht entwässerte Teile zeigen, so ist die rechte Beschaffenheit eingetreten und die Beschickung muss herausgenommen werden, um sie zu mahlen und zu sieben. Da der gebrannte Gips viel mürber und zerbrechlicher ist als der frische, so gewährt diese Verfahrensweise darin allerdings einen Vorteil. Wo man mehr im Großen verfährt, also wie in Paris zum Beispiel ein reiches Gipslager für einen bedeutenden Markt ausbeutet, bedient man sich eigener Gipsöfen zum Brennen. Alle derartigen Öfen sind, abgesehen von einer viel mangelhafteren Leitung der Temperatur, noch mit einem Übelstande behaftet, der den beiden ersten Fällen ganz fremd ist. Er besteht nämlich darin, dass der eingesetzte Gips mit dem Brennstoffe oder doch mit der Flamme desselben in unmittelbare Berührung kommt. Bekanntlich entzieht Kohle, auch Kohlenoxid, Kohlenwasserstoff etc., dem Gips in der Gluthitze seinen Sauerstoff, so dass Schwefelcalcium zurückbleibt, welches an der Luft beim Anmachen den Geruch nach Schwefelwasserstoff entwickelt. Die gewöhnlichste Einrichtung eines Gipsbrennofens, siehe Figur 1, ist ein Mittelding zwischen Meiler und Ofen. Das Ganze bildet ein Viereck von 10 Fuß im Geviert und 9 Fuß Höhe, welches oben mit dem Gewölbe A bedeckt, von beiden Seiten mit Mauern B und von hinten mit einer Mauer, woran die Esse D, eingeschlossen ist. Die vordere Seite dagegen ist wegen des Beschickens und der Besorgung des Feuers gänzlich offen. Außer den genannten Umfangsmauern ist nichts weiter vorgesehen und die Feuerungen im Inneren werden jedes Mal mittels der Beschickung selber gebildet. Die Brenner wählen nämlich die dickeren Gipsblöcke zuerst aus und setzen damit die gewölbten Kanäle X in der Richtung von vorn nach der Esse zu auf. Über diese Kanäle, welche die Feuerungen vorstellen, wird zuerst der Rest der größeren Blöcke, dann die mittleren Stücke, auf diese die kleineren Stücke und oben auf der Schutt und die Abfälle aufgeschüttet, worauf man in X ein Holzfeuer anzündet. Die Flammen entweichen durch die Zwischenräume und gelangen durch die Maueröffnungen Y in die Esse. Wenn man statt Holz Steinkohle etc. braucht, so kann man zwar dieselbe Aufschichtung der Steine beibehalten, aber es muss alsdann für die Entfernung der Asche gesorgt werden. So in Figur 2 und 3, wo unter den Gewölben X die durchbrochenen, aus Backsteinen aufgemauerten Gewölbe Z liegen. Auf diesen Gewölben liegen die Steinkohlen E, während die Asche durch Zwischenräume, welche ein Rost bilden, hinabfällt. Ein besonderer Kamin ist hier nicht vorhanden. Nach 12 bis 16 Stunden, wo die unteren Gipsblöcke bereits rotglühend geworden, ist der Gips der oberen Lage hinreichend gar. Bei der offenen Anlage dieser Öfen ist das Feuer sehr schwierig oder kaum zu leiten und stets eine viel höhere Temperatur vorhanden, als nötig und zweckmäßig ist. Die unteren Gipsblöcke sind stets so überhitzt, dass sie im Wasser nicht mehr binden oder sie sind totgebrannt, wie man es nennt, während die oberen Lagen nicht selten noch unvollkommen entwässert sind. Der von Scangetti angegebene Ofen, Figur 4, ist bei weitem empfehlenswerter. Der gesamte innere Raum ist etwa ein Fuß über dem Boden durch ein Gewölbe, groß P, in zwei ungleiche Teile geteilt. Der obere, worin der zu brennende Gips teils durch die Einsatzöffnung groß G, teils durch die Mundöffnung groß H eingesetzt wird, ist mit 8 Zügen groß J versehen. Den 9. Zug bildet das Rohr in der Deckplatte groß M. Der untere Teil, der Feuerraum, steht mit der vor dem Ofen gelegenen Feuerung groß E in Verbindung. Der Zugkanal groß C endigt nämlich in dem Aschenfall unter dem Roste groß A, worauf ein Steinkohlenfeuer angezündet wird. Die Flamme tritt bei X unter das durchbrochene Gewölbe groß P, wo sie gleichmäßiger über den Querschnitt des Ofens verteilt, durch die Schlitze E desselben aufwärts durch den Gips nach den Zügen groß J gelangt. Ist die Hitze jetzt nicht gleichförmig in dem Ofen, so öffnet man die Register groß J an jener Seite, wo sie zu schwach ist und man das Feuer hinleiten will, während man auf der entgegengesetzten Seite schließt. Die Öffnung groß L dient zum Reinhalten des Feuerraums. Diese sowie groß G und groß H sind während des Brandes geschlossen. Sobald die Temperatur bis zum Erscheinen des Wasserdampfes aus den Registern groß J gestiegen ist, sucht man sie auf dieser Höhe zu erhalten und überzeugt sich von Zeit zu Zeit, ob eine darüber gehaltene kalte Metallplatte noch lebhaft mit Feuchtigkeit beschlägt. Wenn diese Erscheinung abnimmt, so werden alle Zugänge geschlossen und man lässt den Gips so 12 bis 15 Stunden erkalten. Der Ofen hat 325 Kubikfuß Rauminhalt und fast 220 Kubikfuß Gips, so dass etwa 100 Kubikfuß auf die Zwischenräume kommen. Das Verhalten des Gipses lehrt mehr als deutlich, dass das Brennen nur bei einer niederen und zwischen engen Grenzen eingeschlossenen Temperatur mit Erfolg stattfinden kann. Dieser Anforderung und den mit dem freien Feuer verknüpften Übelständen gegenüber wäre es unbegreiflich, warum man in Paris die alte Methode, wo es sich um den Betrieb im Großen handelt, nicht längst gegen das Brennen mit Dampfheizung oder mit heißer Luft vertauscht hat, wie schon mehrfach vorgeschlagen worden, wenn nicht die Einfachheit und Wohlfeilheit der Behandlung eine naheliegende Erklärung böte. Am leichtesten ließe sich die Temperatur des Dampfes durch geeigneten Druck regulieren, während heiße Luft den Vorteil gewähren möchte, dass sie unmittelbar durch die Gipsmassen geleitet werden kann, was bei dem Dampfe unmöglich angeht. Überhitzung, Unterhitzung, Todbrennen, Verwandlung in Schwefelcalcium etc. würden gänzlich wegfallen. Bei dem beschriebenen Ofen älterer Art ist es am misslichsten, dass man den Gips in großen Stücken einsetzt oder einsetzen muss, die sich so schwerer bis auf den Kern durchbrennen. Es ist also schon bei einem Ofen ein Vorwurf an sich, wenn seine Einrichtung das Kleinschlagen der Gipsblöcke bis zur Größe einer Nuss oder eines Eis verbietet. Es kommt also, wie schon gesagt, sehr viel darauf an, dass der Gips nicht zu stark gebrannt werde. Deshalb stelle man folgende Probe an. Man wäge 80 bis 90 Pfund Gipssteine doppelt ab, lege die eine Hälfte davon in einen gewöhnlichen Backofen auf die Seite des Ofens und lasse sie nur so lange darin liegen, als der Ofen geheizt und die Kohlen herausgenommen werden, so dass diese Steine also kaum 2 Stunden lang Hitze empfunden haben, aber doch rotglühend worden und bei dem Kaltwerden schneeweiß aussehen. Diese 90 Pfund stoße man zu gröblichem Mehl, siebe es durch ein enges Drahtsieb, mische so viel abgerahmte saure Milch nebst den Molken darunter, bis es ein dicker Brei wird und gieße diesen in einen eine Elle ins Geviert breiten und 2 Zoll hohen hölzernen Rahmen, der auf einem Stücke Leinwand steht, welches auf den Tisch gebreitet ist. Nach Verlauf von 24 bis 48 Stunden ist dieser Gips vollkommen ausgetrocknet und so fest, dass weder Raspeln noch Pfeile demselben etwas anhaben werden. Die anderen 90 Pfund Gipssteine brenne man auf einem Töpfer- oder Ziegelofen wie ordinären Kalk, der gewöhnlich 2 bis 3 Tage lang im Ofen bleibt, stoße ihn und vermische ihn ebenfalls mit geronnener Milch und gieße ihn durch eine Form. Man wird hiernach aber finden, dass dieser Gips nach seiner völligen Austrocknung so mürbe und spröde sein wird wie faules Holz. Am wenigsten Hitze erfordert das sogenannte Marienglas zum Brennen, welches zum Abformen ganz feiner Gegenstände benutzt werden kann. Man nennt daher auch das Marienglas bisweilen Puppengips. Je reiner die Gipssteine vor dem Brennen sind, desto feiner und besser wird der Gips, und desto fester wird auch die durch die Vermischung mit bloßem Wasser entstandene Verhärtung. Je unreiner hingegen die Gipssteine sind, desto schwächer wird die Verhärtung. Und wenn der Stein mehr Kalk als Gipsstein ist, so kann ein daraus gebrannter Gips nicht wohl zu Gips arbeiten, sondern mit Sand vermischt nur zu gewöhnlichem Mörtel verbraucht werden. Zur Verfertigung weißer und sauberer Gipsfiguren und Statuen ist insbesondere der aus Schiefer gebrannte Gips vorzüglich zu gebrauchen, wenn die Form nur nicht auf einmal damit gefüllt wird, sondern wenn man nur auf einmal so viel Gips mit Wasser ganz dünn und flüssig einrührt und in die Form eingießt, dass er sich durch das Hin- und Herbewegen der Form allenthalben ansetzen und sie also inwendig überziehen kann. Wenn diese Rinde alsdann gebunden hat und recht trocken ist, wird sie durch gleichmäßiges Eingießen so dick und stark gemacht, als man sie haben will. Wird alsdann die Figur aus der Form genommen, so kann die übrige Höhlung auf solche Weise nach und nach ganz ausgegossen und angefüllt werden. Ende von Sektion 2. Sektion 3 aus Vom Gips und vom Stucco von Karl Schmid. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Pulvern des Gipses. Das Pulvern des gebrannten Gipses hat bei seiner Mürbheit wenig Schwierigkeiten. Es geschieht teils in Stampfmühlen, teils unter stehenden Mühlsteinen, am häufigsten aber in Mühlen nach Art der Getreidemühlen oder in diesen selber. Auch Walzenmühlen sind empfohlen worden. Manche Künstler oder Dilettanten, die nur selten und wenig Gips zu kleinen Figuren bedürfen, ziehen es vor, sich den Gips selbst aus freier Hand zu pulverisieren, indem sie die gebrannten Stücke vorerst mit einem Hammer auf einem Steine oder auch auf einem harten Brette möglichst zerkleinern, hierauf das gröbliche Pulver mit einer steinernen Walze, statt deren gewöhnlich eine steinerne Flasche oder Sauerwasserkrug benutzt wird, an welchem der Henkel jedoch fehlen muss, bis zu einem gewissen Grade von Feinheit reiben und den Gips endlich durch ein feines Haarsieb laufen lassen. Was nun noch Grobes im Siebe zurückbleibt, wird nochmals gewalzt und wiederholt durchgesiebt. Freilich ist diese Methode etwas zeitraubend und beschwerlich, aber nicht zu jeder Zeit hat der Dilettant Gelegenheit, seinen Gipsbedarf malen zu lassen. Gleichwohl wird der Gips, auf diese Art behandelt, so fein und brauchbar, als wenn er in der Mühle gemahlen worden wäre. Zum Abgießen von Medaillen, Bildwerken, auch zu Stuckaturarbeiten ist ein feines und gleiches Korn erforderlich und der Gips muss zu diesen Zwecken einen gleichmäßigen Staub bilden. Es ist leicht, mit den bloßen Fingern zu untersuchen, ob der pulverisierte Gips diesen Grad der Feinheit habe, wenn man ein wenig des Gipspulvers zwischen Daumen und Zeigefinger fasst. Fühlt er sich mild an und sind keine Körner bemerkbar, so kann man solchen unbedenklich zu jeder feinen Arbeit anwenden. Ende von Sektion 3. Sektion 4 aus Vom Gips und vom Stucko von Karl Schmied. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Verfertigung der Gipsformen. Bei der Nachbildung von Kunstwerken mittels Gipses handelt es sich zunächst um die Herstellung der Form, welche ebenfalls aus Gips gemacht wird. Dieser hat nur unbedeutende Schwierigkeiten, wenn der abzuformende Gegenstand flach und einseitig ist, wie viele Medaillons, Münzen und dergleichen, wo keine einspringenden Winkel das Abziehen der Gipsform verhindern. Solche Formen können ganz leicht aus einem Stücke gemacht werden. Sehr bedeutend aber sind die Schwierigkeiten, wenn es die Gestalt des abgeformten Gegenstandes unmöglich macht, ihn aus der Gipshülle herauszunehmen, ohne diese zu beschädigen oder zu zerstören, wie bei Statuen, auf Postamenten stehenden Tierfiguren oder Gruppen etc. In diesem Fall muss die Form aus so vielen Teilen angefertigt werden, dass man jeden einzelnen bequem von dem Modelle abziehen kann. Alle diese Teile zusammengenommen bilden nachher die Gießform. Es gibt drei Wege, solche Formen zu machen. Entweder formt man die einzelnen Teile als ebenso viele gesonderte Gegenstände ab und fügt diese Teilformen nachher aus der Hand und unabhängig vom Modell durch Zurichten der Kanten etc. zu einer einzigen Form aneinander. Oder man umgießt das Modell mit einer einzigen Gipsmasse, die man alsdann in Teile zerbricht und ablöst. Um dies mit mehr Regelmäßigkeit tun zu können, schneidet man von außen zuerst Fugen bis nah auf das Modell ein. Alsdann springen die Teile nach der Richtung dieser Einschnitte. Im ersten Fall hängt zu viel von der Geschicklichkeit des Künstlers ab und die Abgüsse werden selten treu. Bei der zweiten Art dagegen ist dies in hohem Grade der Fall. Allein die zackigen Bruchränder bröckeln schon nach dem ersten Abgusse so stark aus, dass alsdann störende Gußnähte etc. entstehen. Deshalb ist der einzige Weg, zugleich scharfe und zahlreiche Abgüsse mit denselben Formen zu erzielen, wenn man diese endlich drittens stückweise auf dem Modell gießt. Zu dem Ende begrenzt man den ersten Formteil auf dem Modell mit einem Tonrand, Töpferton, und gießt Gips ein, den man ziemlich flüssig zu diesem Behufe angemacht hat. Der nach kurzer Zeit erstarrte Formteil wird nunmehr abgehoben, seine Ränder keilförmig abgeschrägt, in denselben ringsum halbkugelige Vertiefungen eingegraben, worauf man ihn fettet oder mit etwas weicher Seife bestreicht, wieder auf die betreffende Stelle des Modells aufsetzt und einen zweiten Formteil gerade daneben gießt. An jene halbkugelförmigen Vertiefungen werden nun Erhabenheiten entstehen, mittelst welcher dann die Formteile sicher und fest aneinander gepasst werden können, So fährt man fort, bis der ganze Umfang vollendet ist. Eine solche Form liefert 60 und mehr gute Abgüsse, ehe die feineren Teile stumpf erscheinen. Eine neu gefertigte Form überzieht man inwendig mit einem Ölfirnis, der gehörig trocken sein muss, bevor man einen Abguss aus derselben macht. Man tut wohl, wenn man den ersten Abguss einer neu gefertigten Form zum anderweitigen Formen aufbewahrt, weil die späteren Abgüsse niemals so scharf sein können. Ist also eine Form mit der Zeit unbrauchbar geworden und sind die feineren Teile derselben ausgerundet, so kann man sich leicht von dem aufbewahrten ersten Abguss eine neue Form verfertigen, die immer wieder scharf ausfallen und eben solche Abgüsse liefern wird. Ende von Sektion 4. Sektion 5 aus Vom Gips und vom Stucco von Karl Schmied. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Von dem Anmachen des Gipses zum Eingießen in die Formen. Obgleich den Gips nur etwa ein Viertel seines Gewichtes an Wasser wirklich chemisch bindet, so hat er doch die Eigenschaft, noch zu einer festen, zusammenhängenden Masse zu erstarren, wenn er mit einem gleichen Gewichte und mehr, kurz mit so viel Wasser angemacht wird, dass er damit einen Brei bildet. Es entsteht nämlich durch Aufnahme des Wassers aus dem Gipspulver Teilen ein poröses Haufwerk oder vielmehr Gewebe von Gipskristallen, welche den Überschuss in ihren Zwischenräumen mechanisch aufnehmen und bei dem Trocknen an die Luft abgeben. Anfangs ist die frische, erstarrte, noch feuchte Gipsmasse sehr weich, gewinnt aber ihre volle Härte mit dem Austrocknen, wobei sich der im überschüssigen Wasser gelöste Gips allmählich absetzt und die erstarrten Teilchen noch fester aneinander kittet. Erhärteter Gips steht in seiner Härte weit unter den gewöhnlichen Steinen und kann, obgleich er ziemlich klingend ist, doch leicht mit dem Fingernagel geritzt werden. Die Fähigkeit des Gipses, mit einem großen Überschuss an Wasser noch zu erstarren, ist überaus wichtig, weil er natürlich nur als flüssiger Brei gehörig in die Vertiefungen und Feinheiten der Form eindringt. Für sehr zarte Formen, zum Beispiel Medaillen, muss der Brei dünnflüssiger sein als für gröbere Formen. Je dünner der Gips aber angemacht wird, umso lockerer und poröser fällt der Guss aus und umgekehrt. Dieser nützliche Wink erfährt in der Praxis vielfache Berücksichtigung. So weiß man zum Beispiel bei den Gipsformen für die Töpferei den nötigen Grad von Porosität genau durch einen bestimmten Wasserzusatz hervorzubringen. Die Menge des Wassers hängt aber sehr viel von der jedesmaligen Beschaffenheit des Gipses und von dem Grade des Brennens ab, ebenso die Zeit der Erhärtung. Im Allgemeinen ist diese für gleich stark gebrannten Gips umso bedeutender, je mehr fremde Teile er enthält, zum Beispiel kohlensauren Kalk, und je verdünnter der Brei war. Bei einem übermäßigen Wasserzusatze nehmen die Gipsteilchen zwar davon das Nötige auf, aber ohne einander zu binden. Ebenso verliert gebrannter Gips seine Erhärtungsfähigkeit, wenn er längere Zeit der feuchten Luft ausgesetzt war. Wird regelmäßig erstarrter Gips in Wasser getaucht, so wird er darin mehr und mehr weich bis zum endlichen Zerfallen. Von der Härte und Dichtigkeit, die man dem Gusse zu geben wünscht, von dem Erfordernis einer raschen oder langsamen Erstarrung, von der Feinheit des Gegenstandes und endlich von der Beschaffenheit des Gipses selbst hängt es ab, ob man ihn zu einem flüssigeren oder steiferen Brei anmachen muss. Ist der Gips sehr dünn angemacht, so dass derselbe beinahe der Milch gleichkommt, wie man ihn besonders bei größeren Formen nötig hat, so ist erforderlich, einen zweiten Einguss in die Form zu veranstalten, nachdem der erstere 10 bis 15 Minuten vorher geschehen und mehrere Grade der Erstarrung erlitten hatte, weil außerdem die nach der Trocknung aus der Form genommene Figur zu schwach und zerbrechlich hervorgehen, ja sogar schon beim Herausnehmen zerbrechen würde. Auch ein dritter Einguss ist zulässig, wenn die Figur vorzüglich stark gewünscht wird. So könnte man die Form nach und nach ganz vollgießen und die gebildete Figur erschiene dann massiv, was jedoch ganz unnütz ist und die Transportkosten einer solchen Figur nur teuer machen würde. Es ist hinlänglich und am zweckmäßigsten, wenn eine, zum Beispiel menschliche, Figur oder Büste in halber Lebensgröße ein Viertel Zoll Stärke erhält, das heißt, Der Gips muss sich in der Form überall ein Viertel Zoll dick angesetzt haben. Wenige Versuche, die man mit dem Gießen macht, werden den Anfänger in kurzer Zeit dahin leiten, dass er jederzeit die richtige Stärke einer zu gießenden Figur treffen wird, was, wie schon gesagt, immer von der mehr oder weniger flüssigen Beschaffenheit des Gipses abhängt. Ist der Gips zu flüssig geraten, so setze man den Guss noch eine Zeit lang aus, wenn man gerade kein Gipspulver zum Zersetzen mehr vorrätig haben sollte, und rühre die Flüssigkeit oftmals untereinander, damit sich der Gips nicht zu Boden setze. Man wird bald gewahr werden, dass sich die Flüssigkeit in wenigen Minuten verdichtet und nun zum Eingießen geschickt ist. Man kann zwar den Gips in ganz flüssigem Zustande in die Form bringen, es würde jedoch zu beschwerlich sein, die Form so lange zu handhaben, bis die Flüssigkeit hinlänglich erstarrt ist. Die meisten, besonders größeren Abgüsse werden der Ersparnis an Gips und größerer Leichtigkeit halben, wie schon bemerkt, hohl gegossen. Zu dem Ende gießt man den flüssigen Gipsbrei in die Form, die man so lange umschwenkt, bis derselbe eben starr wird. Bei dem Umschwenken muss man die Form auch nach allen Seiten hin drehen, damit der Gips in alle Winkel und Vertiefungen einlaufen könne, was bei großen und schweren Formen eine mühevolle und sehr anstrengende Arbeit ist, weil dieses Umschwenken und Drehen der Form so geschwind wie möglich vor sich gehen muss, damit der Gips an allen Orten der Form gleichmäßig verteilt werde, was bei einer langsamen Manipulation nicht der Fall sein würde, indem der Gips sehr geschwind erstarrt. Nachdem dies geschehen, bringt man als zweite Verstärkungsschicht des Abgusses die nötige Menge von etwas steiferen Brei in die Form. Überhaupt ist es sehr geraten, bei besonders feinen Gegenständen und diffizilen Formen zuerst einen Anstrich vom feinsten dünnen Gipsbrei mit einem Haarpinsel zu geben und darauf erst zu gießen. Besonders macht sich dies bei Münzen mit feinem Gepräge notwendig. Auch natürliche Blätter lassen sich vortrefflich abgießen, wenn man sie auf einer passenden Unterlage gehörig stützt, dann anstreicht und wenn sie steif geworden, mit einer dicken Schicht Gips übergießt. Besonders nützlich ist ein solcher Anstrich deshalb, weil bei diesem Verfahren sich auf der Oberfläche keine Luftblasen bilden können, die manchmal eine ziemlich gelungene Figur verunstalten. Bei Formen, an welchen nur eine kleine Öffnung zum Eingießen des Gipses befindlich ist, kann man das Ausstreichen mit dem Pinsel vor der Zusammensetzung derselben vornehmen, doch braucht sich diese Arbeit nur auf die feineren Teile der Form auszudehnen. Damit eine Form, die aus mehreren Stücken besteht, nach der Zusammensetzung in ihrer Lage bleibe und nicht wieder auseinandergehe, wird dieselbe gewöhnlich und auch am leichtesten mit Stricken umwunden. Da aber die Form meistens an ihren äußeren Teilen abgerundet ist und oft kegelförmig zuläuft, so würde der sie umgebende Strick keinen sicheren Haltepunkt haben, wenn nicht an denjenigen Stellen, wo der Strick angebracht werden soll, einige Vertiefungen oder nutenförmige Einschnitte gemacht würden, in welche der Strick zu liegen kommen muss. So mit Stricken umgeben, macht nun die Form ein festes Ganzes aus, dass man beim Eingießen des Gipses nach Belieben drehen und wenden kann, ohne befürchten zu müssen, dass sie auseinandergehen werde. Für das Abgießen von Gegenständen in den genauen ursprünglichen Dimensionen ist zu bemerken, dass der Gips beim Erhärten sich um ungefähr 1% ausdehnt. Diese Ausdehnung wird natürlich kompensiert, wenn man aus der Gipsform wieder einen Abguss von Gips, nicht aber von Metall etc. macht. Wenn der Abguss aus der Form genommen wird, so müssen alle sichtbaren Nähte, die durch schon häufig gebrauchte Formen gewöhnlich entstehen, behutsam beseitigt werden, was am leichtesten mit einem Messer geschehen kann. Hat man Setzstücke, das heißt solche Stücke, die nicht mit einer und derselben Form gegossen werden können, wie zum Beispiel bei einer menschlichen Figur, die den Arm in die Seite stützt und so weiter, anzubringen, so ist es zweckmäßig, wenn der hierzu angewendete Gips mit einer Auflösung von Hausenblase angemacht wird, damit die beiden aneinandergehörigen Stücke leichter haften. Wenn der Gips als Bindemittel zweier trockenen Gipsstücke dienen soll, muss er überhaupt etwas dick angemacht werden. Erscheint die Figur, nachdem sie aus der Form gegangen, nicht überall schön weiß, was sowohl an einer zufälligen Verunreinigung der Form als an dem eingegossenen Gipse liegen kann, so gebe man derselben einen Anstrich von Kremnitzer Weiß, das man mit Stärkewasser zum Anstreichen mit dem Pinsel geschickt gemacht hat. Wie man dem Gipse jede beliebige Farbe mitteilen könne, wird der geneigte Leser im zweiten Kapitel vom Stucco finden. Ende von Sektion 5. Sektion 6 aus Vom Stucco und vom Gips von Karl Schmid. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Härten des Gipses. Bei der großen Weichheit und Reizbarkeit, folglich geringen Dauer des gegossenen Gipses, hat man sich längst nach Mitteln umgesehen, diese Eigenschaft zu verbessern. Die Mittel und Wege, die man nach und nach aufgefunden hat, machen zusammen das, was man gewöhnlich das Härten nennt. Vorerst verdient eine Beobachtung Gay-Lussacs Erwähnung, wonach unter gleichen Umständen der härteste Ruhegips auch nach dem Brennen den härtesten Guss gibt und umgekehrt. Eigentliche Härtungsmittel sind besonders die folgenden. Nach Tissot wird der gebrannte Gips nach dem Anmachen und Erhärten mehrmals abwechselnd in Wasser getaucht und dazwischen wieder getrocknet. Es scheint dieses Verfahren lediglich auf eine vermehrte Aneinanderkittung der Teile durch Kristallisation hinauszugehen. Weit besseren Erfolges und interessanter ist das anfangs von Pauwehr angegebene, nachher von Greenwood verbesserte Verfahren, Gips mittels Alaun zu härten, worüber neuerdings Elsner wichtige Erfahrungen bekannt gemacht hat. Man hat also zweierlei Alaunhärtungen zu unterscheiden. Bei der ersten werden fertige Gipsgüsse mit Alaunlösung behandelt. Eine große Büste wurde einen Monat lang in eine Lösung von eisenfreiem Alaun in 12 bis 13 Teilen Wasser von 15 Grad Celsius gelegt und nach Ablauf dieser Zeit abgespült und in einem warmen Luftstrome getrocknet. Während sie vorher leicht mit dem Nagel geritzt werden konnte, zeigte sie nunmehr eine bedeutende Härte und färbte durchaus nicht mehr ab, wie sie vorher getan. Sie ertrug sogar starke Schläge mit einem eisernen Hammer, ohne zertrümmert zu werden. Neben diesem Vorzuge zeigte sich dagegen der Nachteil einer fleckigen, ins Graue gehenden Farbe und einer Unbeständigkeit gegen den Einfluss der Feuchtigkeit. In reines Wasser gesenkt, werden so gehärtete Abgüsse so weich, dass sie leicht Eindrücke der Finger annehmen. Nach der zweiten Methode, mit Alaun zu härten, behandelt man Gipsblöcke, wie sie aus dem Ofen kommen, mit Alaunlösung wie oben, oder rührt gepulverten Gips mit solcher Lösung an und brennt dann zum zweiten Male im Gipsofen oder im Tiegel bei der Rotglühhitze. Anhaltend gleichmäßige Temperatur ist aber dabei sehr notwendig. Der gealaunte und zum zweiten Male gebrannte Gips hat ein mattes, milchweißes oder schwach isabellfarbenes Ansehen und ist leicht pulverisierbar. Bei übertriebener Hitze werden die Blöcke an den Kanten steinhart, schwer pulverisierbar und sind wirklich totgebrannt. Richtig gebrannter Alaungips dagegen erstarrt nach dem Pulvern und brennen ebenso leicht wie gewöhnlicher Gips. Wird das Gipsmehl mit Wasser angemacht, so wird zwar das Wasser gebunden, aber das Produkt hat keine bemerkenswerte Härte. Diese tritt nur dann gehörig hervor, wenn man das Pulver des gealaunten und gebrannten Gipses nicht mit Wasser, sondern mit Alaunlösung mit 1/12 bis 1/13 Alaun anmacht. Gipsabgüsse bleiben, nach dieser Methode gemacht, etwas länger feucht, nehmen aber eine Härte an, die der des Alabasters und Marmors gleichkommt und erhalten besonders an dünnen Teilen und Kanten eine Art Durchscheinenheit, welche ihnen das Ansehen dieser Steine gibt. Dickere Platten sind kaum mit Hammerschlägen zu zertrümmern. Die Oberfläche nimmt eine gute Politur an und ist weiß, mit einem Stich ins Isabellfarbige. Platten, monatelang allen Unbilden der Witterung im Winter ausgesetzt, bleiben unversehrt, ohne im Mindesten ihre Härte zu verlieren. Die Oberfläche kann mit nassen Tüchern ohne die geringste Beschädigung abgewaschen werden. Ja, weder Eintauchen in kaltes noch stundenlanges Liegen in kochendem Wasser vermag dem gehärteten Gipse etwas an seiner Härte zu benehmen. Die chemische Erforschung des Vorganges der Gipshärtung durch Alaun ist bis jetzt eine bedauerliche Lücke geblieben. Vielleicht, dass zwischen dem schwefelsauren Kalke und der schwefelsauren Tonerde eine ähnliche Verwandtschaft existiert, als sie zwischen dieser und der schwefelsauren Bittererde bekannt ist. Ende von Sektion 6. Sektion 7 aus Vom Gips und vom Stucco von Karl Schmid. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Nachbildung der Marmorarten durch Gips. In Orten wie Paris wird der Gips in größerer Menge als Mörtel zum Verputzen angewendet. Während bei gelöschtem Kalke der Zusatz von Sand verbessernd und wesentlich ist, findet bei dem Gipse das Gegenteil statt. Er verträgt nicht viel, etwa ein Drittel bis ein Halb Sand oder Ziegelmehl, und erhärtet damit viel langsamer und schlechter als im reinen Zustande. Gipsbewürfe an Wänden etc. lassen sich leicht schleifen, polieren und färben, so dass sie den natürlichen Marmor täuschend nachahmen. Solche Arbeiten sind unter dem Namen Stucco bekannt, worunter man auch wohl architektonische Gipsverzierungen überhaupt versteht. Den aus Alabaster gebrannten Gips nennen die Italiener Stucco, und weil sie damit die Decken der Zimmer bekleiden, wurde die Arbeit Stuckaturarbeit genannt, welche jetzt bei uns Deutschen nicht so selten mehr ist wie vormals. Dieser Gips taugt jedoch nur im Trockenen, keineswegs aber in freier Luft, wo Wind, Wetter und Regen daran schlagen können. Für Stucco legt man zuerst einen Grund von rauerem, gröberem Gips, worauf man den feineren Gips mit Leimwasser anmacht und ebenfalls aufträgt. Dass das Leimwasser im warmen Zustande hierbei angewendet wird, versteht sich wohl von selbst. Ebenso darf das Leimwasser nicht mit so vielem Leime versetzt werden, dass dadurch der Gips gefärbt wird. In dieser Hinsicht ist es zweckmäßiger, anstatt des Leimwassers abgekochte Pergamentspäne oder weißen Knochenleim zu gebrauchen. Damit man die gehörige Zeit habe, muss der Gips so zugerichtet werden, dass er erst in 20 bis 30 Minuten erstarrt. Durch Mitwirkung des Leimwassers wird der trockene Überzug fest genug, um sich mit Bimsstein eben schleifen zu lassen. Die eben geschliffene Oberfläche reibt man nunmehr, um alle Poren und Vertiefungen möglichst auszufüllen, mit Gipsbrei ein, den man mit stärkerem Leimwasser angemacht hat, was erforderlichenfalls wiederholt wird. Nach dem völligen Trocknen ist die Oberfläche durch den Einfluss des Leimwassers hart genug geworden, um mit Tripel und Leinwandballen poliert werden zu können. Inzwischen tränkt man den Stucco mittelst einer Bürste mit Leinöl. Ende von Sektion 7. Sektion 8 aus Vom Gips und vom Stucco von Karl Schmid. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Färben des Stucco. Durch Zusatz einer Erdfarbe wie Mennig, Schüttgelb, Engelrot, Umbra, Kienruß, Indigo etc. zu dem Leimwasser, womit man nachher den Gips anrührt, lassen sich alle Farben erzeugen. Auch Saftfarben, zum Beispiel die aus Brasilienholz mit Wasser ausgekochte Farbe, Lackmus, in Alaun gekochte Attichbeeren, in Essig gekochter Nachtschatten, Saftgrün, Safran, Gummiguti und dergleichen, lassen sich zum Färben und Marmorieren des Gipses anwenden. Man lässt die Saftfarben in Leim, Gummi, Hausenblasen oder Pergamentwasser zergehen und mischt sie unter dem Gips. Will man dem Gips goldgelb färben, so nimmt man Erbsenwurzel, kocht sie in Wasser, seiht den Absud durch, tut etwas Safran hinzu, kocht es wieder, seiht nochmals durch und macht damit den Gips an. Will man rot färben, so nimmt man rotes Brasilien- oder Fernambukholz und ein wenig Alaun, lässt es mit Regenwasser kochen und rührt den Gips damit an. Zum Schwarzfärben des Gipses nimmt man grüne Erlenrinde, kocht sie in Regenwasser und Alaun und bringt den Absud unter den Gips. Man färbt auch den Gips mit Kienruß, den man vorher mit Essig anmacht, dann Regenwasser zugießt und unter den Gips mengt. Auf die hier beschriebene Art werden alle die genannten Farben dem Gipse beigemengt. Es wird daher unnötig sein, dieselben nochmals einzeln aufzuführen. Bei dem Gebrauche des Stucco außerhalb an den Gebäuden, an Giebeln oder an Fenstern und Türen, ingleichen an Simsen und Säulen, zu Zieraten, Arabesken etc., muss zuvörderst diejenige Stelle, wo die Gipsverzierung angebracht werden soll, kraus eingespitzet werden und da, wo es hoch oder erhaben werden soll, halb ordentlich zugerichteter Bitterkalk mit seiner völligen Speise und halb zugerichteter Gips aufgetragen und alsdann mit einer weiten Schablone gerade gezogen werden. Hiernächst wird ein gut zugerichteter Gips mit feiner Sandspeise, etwa ein Viertel Zoll dick, mit der Schablone überzogen und wenn auch dieses trocken ist, endlich bloßer durch ein enges Sieb geschlagener Gips, ohne Sand, mit sauren Molken angemacht, mit der kleinen Gliederschablone überzogen und zuletzt mit bloßem feinen Gipse, welcher mit Molke ganz dünn wie Wasser gemischt ist, überweist. Der Gipskalk bindet überhaupt weit fester, wenn er mit sauren Sachen eingerührt wird. Versäuert man nur das Wasser durch eingelegte saure Kräuter oder durch zugegossenen Essig, so macht es mit Gips schon einen festeren Band als bloßes Flusswasser. Will man aber recht festen Gips haben, womit man sogar eiserne Klammern, Torangelhaken und dergleichen einkitten, auch große Quadersteine damit verbinden könnte, so nehme man zwei Teile Gips und einen Teil Eisenpfeilspäne oder auch sogenannten Hammerschlag, rühre das Gemisch ganz flüssig ein und lasse es binden. Es ist nur schade, dass diese Vermischung die Nässe und den Regen nicht gut verträgt, sondern leicht zu rosten pflegt. Kann sie aber mit Ölfarben überstrichen und also gegen die Feuchtigkeit verwahrt, oder soll sie ohne dies an einem verdeckten Orte angebracht werden, so kann man dergleichen Zusatz sicher und mit vorzüglichem Nutzen verbrauchen. Zur Rohrarbeit rechnet man gewöhnlich auf jede Quadratrute einen Scheffel Gips. Besser ist es aber, wenn man auf 4 Quadratruten 5 Scheffel oder eine Tonne rechnet. Der Bedarf bei den Fassaden lässt sich nicht anders bestimmen, als dass man auf 3 Tonnen Kalk zur Putzarbeit eine Tonne Gips als Zusatz rechnet. Die vorspringenden Glieder und Ornamente aber besonders ausmisst, als dann solche kubisch berechnet und solcher Gestalten den erforderlichen Gips nach Scheffeln oder Tonnen ausmisst. Will man einen dauerhaften Putz haben, so muss man zu jeder Tonne Kalk 2 Tonnen Gips nehmen. Von gewöhnlichen Gesimsen, die man an den Decken in den Zimmern sieht und welche 1,5 Zoll dick sind, bekommt man 255 laufende Fuß aus einer Tonne oder 51 Fuß aus einem Scheffel. Zu 20 bis 24 Kubikfuß Werkstücke zu versetzen, wird eine Tonne Gips erfordert. Ende von Sektion 8. Sektion 9 aus Vom Gips und vom Stucco von Karl Schmid. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Herstellung des Marmors aus Gips. In Palästen und schönen Gebäuden werden die Wände häufig mit Gipsmarmor überzogen. Ein geschickter Stuckaturarbeiter muss daher diesen Marmor mit solcher Geschicklichkeit aufzutragen, zu schleifen und zu polieren wissen, dass ein ungeübtes Auge diese Nachahmung für wirklichen und natürlichen Marmor halten muss. Mit natürlichem Marmor verziert man einen Saal auf die Art, wie mit einer Vertäfelung von Holz ein gewöhnliches Zimmer. Die Füllungen können entweder leer oder mit Girlanden oder mit Bas-Reliefs ausgeschmückt sein. Mit einer gewöhnlichen Marmorart, zum Beispiel weißem Marmor, wird der größte Teil des Saales verziert. Allein kleinere Teile, zum Beispiel die Glieder der Baukunst, werden auch wohl mit Marmor von einer abgeänderten Farbe ausgelegt. Alles dies muss der Stuckaturarbeiter mit dem Gipsmarmor nachahmen. Die Verfertigung des Gipsmarmors ist zwar immer geheim gehalten worden, allein das Wesentliche ist dem ungeachtet bekannt geworden und besteht im Folgenden. Ehe der Gipsmarmor aufgetragen wird, muss der Maurer oder Tüncher, dem man das Marmorieren übertragen hat, einen rohen Anwurf mit einem Mörtel von Gips und Kalk auftragen, weil der Gipsmarmor sich eher mit einem rauen Anwurf als mit einer glatten Wand vereinigt und die dazu angewendete Masse sich schon dem Gipsmarmor nähert. Durch diesen Anwurf werden also bereits die Füllungen, Kehlen etc. angelegt, so dass der Stuckaturarbeiter nur die sämtlichen Abteilungen der Wand mit Gipsmarmor überziehen darf. Der Bauherr überliefert dem Künstler entweder eine oder ein paar Marmortafeln, welche dieser bei seinem Gipsmarmor nachahmen soll, oder er überlässt die Wahl und Mischung der Farben dem Geschmacke des Künstlers oder einem bloßen Ungefähr. Gesetzt, es wird ihm eine Marmortafel, die den genauen Grund und sowohl weiße als rote Adern hat, zum Muster gegeben, so muss er sich zu dem Gipsmarmor dieser Art ebenfalls einen grauen, weißen und roten Teig, und zwar jeden besonders, zubereiten. Er macht nämlich von Gipsmehl einen Brei, den er entweder mit Leimwasser oder mit Pergamentspäne absud oder mit Hornleim anrührt, und färbt einen Teil des Breis grau, den anderen rot, wozu er jedoch Farben aus dem Mineralreiche wählen muss. Der weiße Teig bedarf keiner Farbe, er nimmt dazu Mehl von Alabastergips. Jeden Teil von einer bestimmten Farbe färbt er besonders und bildet ihn in kleine Rollen. Ehe der Gips bindet, mischt er zum Beispiel den grauen, weißen und roten Teig in derjenigen Proportion, die er in der natürlichen Marmorplatte bemerkt, untereinander und trägt ihn ungefähr ein Viertel Zoll dick mit feinem Bossiereisen an die Wand auf. Hat der zum Muster angenommene Marmorflecke von bestimmter Farbe, so trägt er diese Flecke einzeln auf, wenn ein Teil der Wand mit dem Gipsmarmor, welcher den Grund ausmacht, schon überzogen ist. Ja, einige Stuckaturarbeiter setzen auch wohl in diesem Falle in den Gipsmarmor kleine Stücke von einem natürlichen Marmor ein. Wenn ein Teil der Wand trocken ist, so übergeht sie der Künstler einige Male und untersucht alle Stellen, ob sich der Gipsmarmor irgendwo abgeblättert habe. In diesem Falle werden die schadhaften Stellen abgekratzt und von neuem in der erforderlichen Mischung mit Gipsmarmor überzogen. Wenn das Ganze gehörig ausgebessert und getrocknet ist, so schleift der Künstler den Gipsmarmor zuerst mit Sandstein, alsdann mit einem Stücke feinen Bimsstein und endlich mit Blutstein. Letzterer verschafft schon einige Glätte und erleichtert die Politur des Marmors. Jeder Stuckaturarbeiter hat zwar seine ihm eigene Politur, im Grunde betrachtet bedient er sich aber eben der Mittel, womit die gefärbten natürlichen Marmorarten poliert werden. Die nasse Witterung der nördlichen Gegenden zieht die Unbequemlichkeit nach sich, dass der Gipsmarmor schwitzt, wenn sich das Wetter in den kalten Monaten ändert. Hierdurch leiden nicht nur die Verzierungen und das Hausgerät des Saales, was sich an den Wänden befindet, Schaden, sondern der Marmor muss auch von neuem poliert werden. Daher findet man den Gipsmarmor in Italien weit häufiger als in Deutschland. Man verziert zum Beispiel in den italienischen Kirchen ganze Altäre damit, die nur der Kenner von echtem Marmor zu unterscheiden versteht. Ende von Sektion 9. Sektion 10 aus Vom Gips und vom Stucco von Karl Schmied. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ein Tischblatt von gefärbtem Gipsmarmor zu machen, verfährt man auf folgende Art. Man lässt ein halbes Pfund guten kölnischen Leim in 6 Quart Wasser zergehen und kochen, um ein leichtes Leimwasser zu erhalten, womit man den Gips anrührt, damit er eine weiche Konsistenz erhalte. Von diesem mit Leimwasser angerührten Gips, welcher eine oder zwei Stunden lang weich bleibt, nimmt man einen Teil, mischt eine beliebige Farbe darunter, die man vorher zubereitet hat, indem man ihn mit einem hölzernen Spaten umrührt und macht ein Häufchen daraus, welches man beiseite setzt. Auf gleiche Art verfährt man in Ansehung aller derer Farben, die man gebrauchen will, und macht von solchen Farben, welche in dem Marmor am meisten gesehen werden sollen, größere Häufchen. Wollte man zum Beispiel den Marmor von Aleppo nachahmen und ein Tischblatt daraus bilden, so müsste man nach vorhergegangener Zubereitung der Farben, die dazu erfordert werden, folgendermaßen verfahren. Nachdem man verschiedene Häufchen von allerhand Farben gemacht hat, nimmt man einige Teile davon und knetet sie zusammen, trennt hierauf alle diese Haufen wieder, zerbröckelt sie in kleine Stücke und legt sie in ein flaches, hölzernes Gefäß, nimmt sodann feinen Gips, worunter man aber ganz trocken ein wenig Kienruß gemischt hat, bestreut damit all die Gipsstückchen, welche man in das hölzerne Gefäß gelegt hat. Man muss aber nicht zu viel auf einmal hineinlegen und der Gips muss nicht zu weich sein, damit die abgesonderten Stückchen nicht wieder zusammenkleben. Schüttet alles untereinander und streut von Zeit zu Zeit von diesem schwarzen Pulver darauf, bis dieser Haufe allerlei Kieselsteine vorstellt, welche ganz schwarz aussehen und von verschiedener Größe sind. Hierauf macht man von dem feinen Gips etwas mit einer Farbe an, welche den Grund vorstellen soll, und auf dem Marmor, den man verfertigen will, die Steinchen voneinander trennt. Dieser Teig muss aber etwas flüssig sein. Nachdem man denselben auf einen Tisch geschüttet hat, wirft man die ganze vorhergehende Zubereitung darauf hin, schüttelt und rüttelt sie untereinander, damit all diese Steinchen von dem neuen Gipse angefeuchtet werden und man sodann mit den Händen nachhelfen und eine einzige Masse daraus machen könne. Wenn man nun aus dieser Komposition ein Tischblatt verfertigen will, muss man zuvörderst auf ein starkes Brett oder noch besser auf einen steinernen Tisch einige Leisten machen, welche dergestalt miteinander verbunden sind, dass sie die Gestalt des Tischblattes haben, welches man verfertigen will. Man schneidet hierauf mit einem langen und dünnen Messer einige Stücke oder Schnitte von dieser Komposition ab, welche ungefähr 4 Linien dick sind, und legt sie auf gedachtes Brett oder den steinernen Tisch, welcher zum Modell dient, um das Tischblatt zu verfertigen. Es wird derselbe gänzlich mit diesen abgeschnittenen Stücken bedeckt, so dass kein leerer Platz übrig bleibt, und man drückt sie mit der Hand etwas auseinander, damit sie sich recht genau untereinander verbinden. Wenn die hölzerne Tafel mit dieser Komposition völlig bedeckt und dieselbe noch weich ist, macht man den gröberen Gips, den man unterdessen beiseite gesetzt hat, mit Leimwasser an und füllt damit das Modell völlig aus. Alsdann legt man ein Brett darauf und beschwert es mit größeren Gewichten, damit es sich bei dem Trocknen nicht werfe. Wenn der Gips nach 2 Tagen völlig angezogen hat, welches man daran erkennt, wenn derselbe hart ist, so nimmt man dieses Tischblatt von dem Brette, auf welchem es gelegen hat, herab, tut den hölzernen Rahmen hinweg und wendet es um. Alsdann rührt man sehr feinen Gips mit ein wenig Farbe an, macht einen Teig daraus und streicht solchen mit einem Spaten auf dessen ganze Oberfläche, so dass er ungefähr 1 Linie dick darauf liegt, füllt damit auch alle Löcher aus, die noch darin sind, und lässt diesen Anstrich ein paar Tage trocken werden. Hierauf nimmt man einen feinen Sandstein, reibt das Tischblatt mit feinem, durch ein Haarsieb gelaufenem Sand überall wohl ab und gießt während dieser Arbeit öfters Wasser darauf. Der äußerste geformte Rand wird auf eben diese Weise mit kleinen Stücken von Sandstein, welche eben diese Form haben, geschliffen, damit sie nicht Schaden leiden. Das auf solche Art zugerichtete Tischblatt stellt man auf und wäscht es mit reinem Wasser ab, welches man reichlich darauf gießt, bis dasselbe recht sauber ist und das Wasser alle Sandkörner, die noch zurückgeblieben sein könnten, abgespült hat. Man lässt es ein paar Stunden abtrocknen und überstreicht es zum 2. Male mit oben gedachter Komposition, die man aber nicht so dick mehr aufträgt, und lässt sie hierauf 24 Stunden trocken werden. Sodann nimmt man einen Wetzstein und einen Schwamm und überschleift damit das ganze Tischblatt, welches man mit dem Schwamm häufig benetzt, bis man den ganzen neuen Anstrich völlig hinweggeschliffen hat. Hierbei muss man aber die Vorsicht gebrauchen, dass man diejenigen Plätze, wo der Anstrich schon hinweggenommen worden ist, nicht mehr berühre. Ebenso verfährt man mit dem Rande, nur bedient man sich hierzu solcher Steine, die nach eben dieser Figur zugerichtet sind, damit sie nicht die Form des Randes verderben. Nunmehr ist das Tischblatt glatt genug und imstande, poliert zu werden. Man überstreicht in dieser Absicht das Tischblatt zum dritten Male ganz leicht und dünn mit oben gemeldeter Komposition, die man mit einem Pinsel auftragen kann. Wenn dieser Anstrich recht trocken geworden, verfährt man damit auf die oben angezeigte Weise, ausgenommen, dass man, anstatt eines Wetzsteins, einen Probierstein nimmt, der auf derjenigen Seite, mit welcher er diesen neuen Anstrich hinwegnehmen soll, recht glatt und eben gemacht worden. Man schleift mit der einen Hand mit diesem Steine und fährt mit dem Schwamme, den man in der anderen Hand hält, über eben diese Stelle. Nach dieser dritten Arbeit wird das Tischblatt einen gewissen Glanz erhalten. Um ihm nun die letzte Politur zu geben, überstreicht man dasselbe aufs Neue mit einem mit Leimwasser eingerührten Gips, schleift es wieder, wäscht es wohl ab und lässt es etliche Tage trocknen. Wenn es trocken genug ist, gibt man ihm einen Anstrich mit Baumöl und wischt es zuletzt mit einem feinen, reinen Lappen ab. Der Gips wird auch anfänglich mit Bimsstein und Wasser, hernach mit gestoßenem Triebel und einem Schleifstein, worauf man die Messer scharf zu machen pflegt oder mit einem Ölstein gelinde poliert. Und endlich gibt man ihm mit sämischem Hirsch- oder Ellenleder den Glanz. Einige nehmen auch starkes Seifenwasser, bestreichen den trockenen Gips damit und polieren ihn, wenn er noch feucht ist, mit einem großen Zahn oder mit einem glatten, runden, dicken Glase. Andere nehmen gebrannte und feingestoßene Eierschalen, streuen sie auf den Gips, machen sie nass und reiben hierauf den Gips mit Kork oder einem harten Leder, bis er glatt und glänzend wird. Im trockenen Zustande kann man das Tischblatt auch mit feinem Glaspapier schleifen und hierauf mit Schachtelhalm übergehen, wonach man einen Leinölanstrich gibt und diesen mit reinen Lappen wieder beseitigt. Man sieht hieraus, dass es sehr verschiedene Schleifmittel für den Gips gibt. Man wähle daher dasjenige, welches am leichtesten ausführbar zu sein scheint, indem sie sämtlich zum Zweck führen, nämlich eine Politur des Gipses hervorzubringen. Wenn der Gips trocken geworden ist, sieht er gewöhnlich graulich aus, daher man ihn mit folgender Beize recht schwarz machen kann. Man nimmt braunes Brasilienholz, Galläpfel, Essig und ein wenig Alaun, lässt es kochen, dass es dick wird, seiht es durch ein Tuch und gießt hernach Beutler oder eine andere Schwärze von den Schönfärbern, wozu auch Hutmacherschwärze benutzt werden kann, welche etwas dick ist, hinzu und bestreicht damit das Tischblatt etliche Male, so wird es, wenn es trocken geworden, bläulich schwarz aussehen. Überstreicht man es nachher mit Baumöl, so wird es schön schwarz werden. Andere nehmen Wasser von ungelöschtem Kalk, vermischen es mit etwas Scheidewasser, Salpetersäure, gießen solches über die grünen Schalen der welschen Nüsse, lassen es eine Weile stehen und bestreichen damit vermittelst eines Pinsels ihren Gips. So wird er ebenfalls schön schwarz. Man muss sich hüten, auf solchen Tischen Wasser oder sonstige Flüssigkeiten zu verschütten, wenn sie schön poliert sind, weil sie leicht Flecke davon bekommen und es schwer hält, sie wieder zu polieren, wenn sie auf diese Weise verdorben sind. Es ist daher anzuraten, solche Tischplatten, nachdem sie die letzte Politur erhalten haben, mit einem guten Firneslack zu überziehen. Wenn ein solcher Ölfirneslack nach Verlauf einiger Jahren vom Neuen aufgetragen wird, hat ein solches Tischblatt eine sehr lange Dauer und man hatte Beispiele, dass es in einer Familie 150 Jahre lang in beständigem Gebrauch war, gleichwohl aber immer wie neu aussah, hätte nicht das Tischgestell in antiker Form das Alter des Blattes verraten. Eine noch größere Festigkeit und Dauer wird von solchen Gipsmarmortischplatten zu erwarten sein, wenn man die im vorigen Kapitel beschriebene Alaunhärtung in Anwendung bringt. Ende von Sektion 10. Sektion 11 aus Vom Gips und vom Stucco von Karl Schmied. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Es sollen nun noch einige Kompositionen zum Gipsmarmor mit verschiedenem Grunde folgen, deren Verfertigung und Anwendung keiner Schwierigkeit unterworfen ist. Erstens, grüner Grund. In einem solchen Marmor nimmt man Operment und Indigo gemischt, vermengt sie mit Gips, dass er hell werde, und macht ein Häufchen daraus, welches der erste Satz ist. Hiernach macht man dieselbe grüne Farbe, aber etwas dunkler, weshalb man etwas mehr Indigo beimengt, mit Gips an, welches der zweite Satz ist. Den dritten Satz macht man mit Operment und Gips und endlich zuletzt mit weißem Gips allein, legt es zu dem Marmor, macht die Häufchen zusammen und bringt auf jedes ein wenig Zinnober, welcher mit Gips angemacht wurde, streut sodann Kienruß oder wohlgeriebenen oder zerstoßenen und durchgesiebten Umber oder eine andere dunkle Farbe dazwischen und darüber und drückt sie mit beiden Händen zusammen. Zweitens, roter Grund. Man nimmt erstens Gips, macht ihn mit Zinnober zu einer hellen Fleischfarbe an, zweitens danach wieder Gips mit mehr Zinnober, dass eine dunklere Schattierung entsteht, drittens ganz weißen Gips, viertens wenig Indigo mit Gips angemacht. Man streut darüber Kienruß und verfährt wie schon beschrieben. Drittens, rosenroter Grund. Erstens nimmt man Kugellack, dünn mit Gips wie eine blasse Rose gefärbt, zweitens wieder Kugellack, aber etwas mehr, damit sich eine dunklere Schattierung bilde, drittens weißer Gips allein, viertens Kienruß darüber gestreut und so weiter. Viertens, blauer Grund. Erstens wenig Indigo mit Gips, zweitens mehr Indigo als zum ersten Satz, als dunklere Nuance, drittens weißer Gips allein, viertens Kienruß darüber gestreut und so weiter. Fünftens, gelber Grund. Erstens rauschgelb mit Gips, etwas hell angemacht, zweitens dieselbe Farbe, jedoch dunkler, drittens Zinnober mit Gips, viertens weißer Gips allein, fünftens Kienruß darüber gestreut und so weiter. Sechstens, besonderer Marmor. Man nimmt ganze Eierschalen, bricht solche nur in drei oder vier Stücke, ferner Nürnberger Goldstreusand oder anderen Streuglanz, desgleichen allerhand Feilspäne von Messing und Kupfer, mischt solches unter einen bunten Gips, gießt denselben in eine Tischform, lässt ihn trocknen und poliert ihn gehörig, wie es schon ausführlich beschrieben wurde. Siebtens, andere Art zu marmorieren. Einige Verfahren bei dem Marmorieren des Gipses wieder auf eine andere Art, die aber mehr oberflächlich zu nennen ist. Sie machen ihren Gips mit dünnem Leimwasser an, welches mit Hausenblasenwasser vermischt ist, tragen alsdann die mit der gleichen Wasser angemachten Farben mit einem Pinsel auf den Gips und ziehen hernach allerlei Adern nach ihrem Belieben. Dieser Gipsmarmor kömmt jedoch den vorher beschriebenen Arten in keiner Hinsicht gleich und wird die Oberfläche nur im geringsten beschädigt, so wird man die oberflächlich aufgetragenen Adern gewahr werden. Achtens, Säulen und Kugeln zu marmorieren. Nachdem man solche von leichtem Holze hat drehen lassen, macht man in dieselben entweder Einschnitte mit dem Messer, dass man während des Einschneidens etwas biegt, damit das Holz von dem Grunde etwas hervorstehe, oder man schlägt kurze Nägel von Eisen oder Holz ein, damit der Gips sich an denselben festhalten könne. Bei starken, dicken Säulen kann man, statt mit dem Messer einzuschneiden, mit einem Beile die nötigen Einschnitte zum Anhalten des Gipses vornehmen, indem es mit dem Messer viel zu langsam gehen und zeitraubend sein würde. Man trägt nun den Gipsmarmor einen guten Finger dick auf, streicht ihn mit einem dazu passenden eisernen Instrumente abgerundet glatt, schabt ihn, wenn er trocken ist, vollends gleich, reibe ihn mit dem Sandsteine glatt und poliert ihn auf diese oder jene schon angegebene Art. 9. Einlegen des Gipses. Will man, nach Art der Tischler, in Gips etwas einlegen, so muss man, wenn der Gips noch etwas weich ist, oder auch wenn er schon hart geworden ist, welches aber mehr Arbeit erfordert, auf denselben etwas Beliebiges zeichnen oder in Felder einteilen und die aufgezeichnete Figur, Schrift und so weiter, mit einem eisernen Griffel oder mit einem Stahlstichel etwas tief und schräg ausschneiden, doch so, dass von dem Gipse an den Seiten nichts ausspringe, welches bei nassem Gipse nicht zu befürchten ist. Den ausgeschnittenen Grund lässt man rau, bohrt auch wohl hier und da noch eine schräge Vertiefung ein, damit das Einzulegende besser haften könne. Ist die Zeichnung nun nach dem vorgezeichneten Risse, den man sich auf die Gipsfläche durchpausen kann, ausgeschnitten, so befeuchtet man es inwendig mit reinem Wasser, streicht ein wenig ganz dünnen Gips hinein, trägt alsdann den Marmor oder anderen gefärbten Gipse darauf und drückt ihn wohl an, lässt aber diesen eingelegten Marmor oder anderen farbigen Gips etwas höher stehen als das Tischblatt oder der Gegenstand ist, in welchem man etwas eingelegt hat, damit man ihn besser abschaben, mit dem Sandstein abreiben und polieren könne. 10. Mosaikartige Verzierungen. Auf weißem Stucko lassen sich am besten beliebig gefärbte Zeichnungen anbringen. Der Stucko wird dazu bis zur letzten Politur ausgearbeitet, die Umrisse der Zeichnungen werden mittelst Durchpausens auf die Fläche des Gipses aufgetragen, mittelst eines Schneidewerkzeuges, wozu sich am besten der Stichel eignet, vertieft, dann zwischen denselben der Gips etwa eine halbe Linie tief durch Auskratzen mit Sticheln oder Meißeln ausgehoben und endlich diese Vertiefung mit dem mit der Leimwasserfarbe angemachten Gipse mittelst eines Spatels in der Art ausgefüllt, dass man die Farben so aneinander legt, wie es die nötige Schattierung erfordert. Man muss dazu das mit den Farben versehene Leimwasser in kleinen irdenen Gefäßen über heiße Asche halten und den Gips unmittelbar vor dem Auftragen in das eine oder andere derselben einrühren, wodurch bezweckt wird, dass die Farbe besser hafte. Nach dem Trocknen schleift oder poliert man auf bereits angegebene Weise. Ende von Sektion 11. Ende von Vom Gips und vom Stucko von Karl Schmid. Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg.